NDR Info. Das Kriminalhörspiel. Ein lange zurückliegender, unaufgeklärter Mord an einer jungen Prostituierten wird von einem Journalisten wieder aufgegriffen. Dabei stößt er auf einen schockierenden Skandal. Emilie Thévenin. Wen interessiert der wirkliche Name einer Hure, die vor 30 Jahren erdrosselt wurde? Ist nicht älter als 19 geworden. Kommt aus einer Kleinstadt nach Paris, um Geschichte zu studieren. Lässt sich von einer Freundin beschwatzen, es wenigstens einmal zu probieren. Was ist schon dabei, ein paar gut situierten Geschäftsmännern zum Orgasmus zu verhelfen? Sie ist jung, gebildet, hübsch. Sie vögelt freiwillig gegen eine finanzielle Zuwendung, die sie stattlich nennen kann. Bis sie der Banklehrling Gilles Neuhardt fesselt, missbraucht, stranguliert, tötet. Die Schuld der anderen. Hörspiel nach dem Roman von Gila Lustiger. Bearbeitung und Regie Barbara Liebster. Wieso hat die Polizei den Fall wieder aufgenommen? Weil er noch ungelöst war. Und dieser Neuhardt hat sie wirklich vor 30 Jahren ermordet? Er hat Spuren am Tatort hinterlassen. Hautschuppen. Auf dem Nylonstrumpf, mit dem er sie erdrosselt hat. Woher haben die denn seine DNA? Er hat vor ein paar Wochen einen Gentest machen lassen. Eine alte Flamme hat behauptet, ihr Sohn sei sein Kind. Seine Frau hat gedroht, sich scheiden zu lassen. Und er ist in ein Labor gerannt und hat eine Speichelprobe abgegeben. Er wird des Mordes überführt, weil er sich gegen eine Lüge zur Wehr gesetzt hat. Bis vor 2 Tagen hat der Mann mit Frau und Tochter ein stilles, makelloses Leben geführt. Zuverlässiger Bankbeamter, freundlicher Familienmensch mit einem kleinen Geheimnis. Du willst also über ihn recherchieren? Ja. Wie kommst du darauf, dass die Geschichte etwas wert ist? Och, Pierre. Woher hatte er das Geld, sich so eine Frau zu leisten? Und warum erdrosselt ein unbescholtener junger Mensch eine Prostituierte, statt sich mit ihr zu vergnügen? Nein, Unfall? Neuhardt scheint nicht einer von diesen unbeherrschten Typen gewesen zu sein, die Frauen im Affekt töten. Warum? Willst du dich mit einem Neuhardt abgeben? Warum? Weil ich seit 5 Jahren in der Zeitung, in der du Chefredakteur bist, über Mord, Sexualverbrechen und Finanzskandale schreibe. Aber ich erfülle verdammt nochmal eine wichtige Funktion als Journalist. Ich stelle unangenehme Fragen. Hey, na was denn jetzt? Ja oder nein? Ja gut, okay, du hast 4 Tage. Aber du übernimmst mir dafür Alex. Was? Die Rotznase? Unseren übermotivierten Praktikanten, der alle mit seinem Enthusiasmus belästigt? Ja, genau den. Gibt es ein anderes Motiv als Profitsucht und Raffgier? Rapaport. Konzentriere dich auf das Opfer. Ja. Wenn du erkennst, wie es in die Falle gegangen ist, hast du die Masche des Täters. Ja, dann sag es mir, Monsieur le Commissaire Stefanacci. Wie ist das Opfer Emilie in die Falle gegangen? Denk darüber nach. Also, was willst du über Neuhardt wissen? Hat er gestanden? Er versteht nicht, warum er hier ist. Als er in die Wohnung kam, habe sie tot auf dem Bett gelegen. Ich habe ihm die Akte vorgelesen. Blaue Flecke am Rumpf, an der Brust und an den Oberschenkeln. Risse und blaue Flecke in Vagina und Anus. Ach Gott. Keine Reaktion. Der hat eine Höllenangst. Der Mann verbirgt etwas. Dann finde es. Was hält dich davon ab? Du Klugscheißer. Das ist ja bei dir wie eine Sucht. Ach komm. Manchmal denke ich, der Typ ist unschuldig. Hat der Emilie Schwierigkeiten? Du hast doch die Akte gelesen. Ihre Mutter hat nach dem Tod ihres Vaters wieder geheiratet. Emilie hat sich mit dem Stiefvater nicht gut verstanden. Eine dieser traurigen Geschichten. Ja, sie kommt aus Chaffeuil nach Paris, streift sich das Kostüm der souveränen Luxusprostituierten über und kann sich schon nach wenigen Monaten in Montparnasse eine eigene Wohnung leisten. Worauf willst du hinaus? Naja, Emilie hat dort ein halbes Jahr lang Kunden empfangen und keiner hat auch nur einen einzigen von diesen Typen gesehen. Der Kollege Ferrer hat sich damals die Hackenwund gelaufen und nichts gefunden. Sonst hätte sie nie gelebt. Stefanacci. Vielleicht waren auch bekannte Persönlichkeiten drunter. Persönlichkeiten lassen sich ihren Sex in ihr Penthouse liefern. Oder sie nehmen ihr Spielzeug mit auf Reisen. Denkst du etwa, dass ein Minister oder Fußballstar sich herablässt, im Montparnasse auf einer Matratze eine Nummer zu schieben, auf der es vor ihm unzählige gewöhnliche Gehaltsempfänger getrieben haben. Ja, stimmt, du hast ja also recht. Schau mal. Hier hat Ferrer damals eine Randbemerkung angebracht. Danke. Vielleicht Reiseprostitution? Reiseprostitution. Genau. Das Interview mit Régine Dubois. 30 Jahre lang hat sie die politische und wirtschaftliche Elite mit ihren Mädchen beglückt. Régine hat ihre Memoiren geschrieben und mit ihren Enthüllungen alle Verkaufsrekorde gebrochen. Die Zeitungen haben sie bestürmt, aber Régine hat Pierre angerufen und erklärt, sie würde ein Exklusivinterview geben. Allerdings nur mit einem gewissen Marc Rapaport. Ich wurde mit 16 von einem Loverboy angelernt. Das sind Kerle, die Minderjährigen vorgaukeln, in sie verliebt zu sein. Ja. Für mich war er der Auserwählte. Aber für den Zuhälterring war er nur derjenige, der kleine Mädchen ködert. Der letzte Dreck. Und wie kommt man da schließlich raus? Man kommt da nicht raus. Wenn man Glück hat, wird man verschickt. Reiseprostitution. Ja. Ganz junge und sehr hübsche Mädchen werden so gehandelt. Ja. Das Angebot richtet sich natürlich an eine ganz spezifische Kundschaft. Sie meinen eine reiche Kundschaft? Eine sehr reiche Kundschaft. Sie haben sich gar nicht darüber gewundert, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Sollte ich das? Nö. Ich habe angenommen, dass Sie wichtige Kunden hatten und dass diese Kunden... Und? Na ja. Dass mir ein wichtiger Kunde unter die Arme gegriffen hat? Zum Beispiel, ja. Dass er mir ein zinsloses Darlehen gewährt hat, damit ich mir eine Wohnung kaufe. Dass er mir angeboten hat, ein Studium zu finanzieren. Ich hatte diesen Kunden. Arnaud. Arnaud Delorme. Was? Arnaud Delorme? Ihr Großvater. Großvater, du hast einer Prostituierten eine Wohnung gekauft? Du, der Wirtschaftsboss, besonnen, von allen geschätzt, ein Mann der Gesellschaft, hast dich. Wie leichtsinnig. Du bist eine Beziehung mit ihr eingegangen. Du hast dieser Frau einen weitaus größeren Platz in deinem Leben eingeräumt. Als es die Vorgaben des bürgerlichen Anstands gestatten. Sind Sie schockiert? Ja. Er hat mich für einen Idioten gehalten, nicht wahr? Régine, er hat mir nie verziehen, dass ich damals über diese Korruptionsgeschichte geschrieben habe. Er ist tot, Marc. Ja, er war wütend. Sie haben ihm mit ihrem Geschreibsel ein riesiges Geschäft versaut. Ach, ich bin Journalist, Régine. Ich habe seine Freunde als das dargestellt, was sie sind. Raffgierige Kriegsgewinnler. Und? Was ist dabei herausgekommen? Nichts. Nichts, nein. Sie sind alle noch in ihren Ämtern. Sie sind naiv, mon garçon. Mon garçon. Sie nennt mich wie du. Hast du wirklich geglaubt, dass nie jemand eure kleinen Arrangements ins Visier nehmen würde? Die Neugier ist nichts als Eitelkeit. Meistens will man nur wissen, um davon zu sprechen. Ich werfe dir nichts vor, aber du hast einiges noch nicht begriffen. Ich habe den Großteil meiner Gewinne in Afrika erwirtschaftet. Glaubst du, das ging ohne Beziehungen zu den politischen Machthabern? Ich hatte das Monopol für den Warentransport von Westafrika nach Frankreich. Glaubst du, sowas kriegt man ohne die Zustimmung des französischen Staatspräsidenten? In diesem Geschäft brauchst du ein bisschen Dreck an den Fingern, damit dir die anderen vertrauen. Alex? Oui? Chaffey, kannst du mal schauen, was du da für Fotos findest? Schulfotos von Emily, etwa Mitte der 70er Jahre? Ja, genau. Soll ich auch die Sportvereine abklappen? Ja, zeig mir alles, was du auftreiben kannst. Okay. Ja, bis später. Bis später. Mein Gott. Hey, du, komm her. Massage, ja? Massage, gib dir Massage. Ich bin Journalist, entschuldige mich. Ich recherchiere über eine junge Prostituierte, die vor 30 Jahren brutal vergewaltigt und erdrosselt wurde. Ah, oh, das ist lang her. Ich suche jemanden, der sich noch an etwas erinnert. Oh, keiner will Ihnen hier eine Adresse geben. Ja, gut. Ich suche einen ehemaligen Bullen. Sebastian Ferrer? Ferrer? Er war der beste Ermittler in Sachen Sexualverbrechen. Hier. Wie wär's mit 50? 50? Dieser Ferrer. Er hat uns Achtung entgegengebracht. Er hat eine junge chinesische Prostituierte das Leben gerettet. Sie kam aus der gleichen Provinz wie ich. 100? Können Sie mir jetzt sagen, wo ich ihn auftreiben kann? Nein. Und das Mädchen? Sie wissen, wo sie ist. Nein! Und wenn ich sie wäre, ich würde mich nicht darüber aufregen. Der Typ dort drüben hat einen Totschläger unter seiner Jacke. Hören Sie, Sie ersparen mir einfach nur eine Menge Arbeit. Ich bin ein netter Kerl. Ich recherchiere über ein totes Mädchen. Wait, Achtung, Leila! Nein, schon gut, ist ja gut. Ist gut. Sie haben mit 12 Jahren angefangen. Was? Wie meinen Sie? Mit 14 war sie schon völlig mit Drogen zugedröhnt. Sie ließen sie 10 Kunden pro Tag machen. Und Kondome und Gleitcreme. Natürlich, sie ist irgendwann schwanger geworden und man hat sie zu einem Fuscher gebracht. Sie haben den Fötus nicht ganz entfernt und sie hatte starke Blutungen und wäre fast verreckt. Oh Gott. Und dann sie haben sie vor ein Krankenhaus abgesetzt. Ferré hat den Zuhälter grün und blau geschlagen und sie in eine Spezialklinik für Junkies gebracht. Ein Jahr lang, sie ist immer wieder ausgerissen und er hat sie gefunden und wieder hineingesteckt. Dann hat sie ihm vertraut und sich darauf eingelassen. Verstehen Sie jetzt? Nein. Dann Sie sind dümmer, als ich dachte, Journalist. Hören Sie, ich werde den Mörder finden. Mit oder ohne Ihre Hilfe. Salut. Ich hab die Bilder. Das ist Emily. Collège André Malraux, Chaffeuil 1974. Ach, sie war ein schönes Kind. Ihre spätere Sinnlichkeit ist schon zu erkennen. Klassenfoto 1976. Ach süß, sie lächelt. Und das sind die Bilder vom Handballclub. Hier ist auch ein Gruppenfoto vor den Umkleideräumen. Schau dir das an, Alex. Sie war mit ihr in der Schule. Wer? Die haben zusammen Handball gespielt. Von wem reden Sie? Hier. Emilie und Nuerts Frau Caroline. Okay, ich check das mal. Sie waren Schulfreundinnen. Caroline kommt tatsächlich aus Chaffeuil. Was hat Nuert bei Emilie gesucht? Wer ist da? Mein Name ist Marc Rapaport. Ich will Ihnen helfen. Ich bin Journalist und ich... Ich weiß, wer Sie sind. Was wollen Sie? Ich bin mir sicher, dass Ihr Mann unschuldig ist. Ich glaube, dass Ihre Beziehung zu Emilie mit Ihrem Tod zu tun hat. Kommen Sie herein. Werden Sie über uns schreiben? Wenn ich etwas finde, was an die Öffentlichkeit gebracht werden muss, dann ja. Und? Haben Sie etwas gefunden? Naja, zum Beispiel, dass Sie und Emilie befreundet waren. Würde es Sie denn stören, wenn ich darüber schreibe? Glauben Sie mir, keiner will über Leute wie uns lesen. Es geht nicht um Leute wie Sie. Es geht um Leute, die genug Einfluss und Macht besitzen, um Leuten wie Ihnen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Oder täusche ich mich, Caroline? Wollen Sie denn nicht, dass Ihr Mann freigesprochen wird? Anklagen ist nicht verurteilen, Monsieur Rapaport. Und eine Verurteilung ist auf Basis der Beweise, die Polizei gesammelt hat, nicht möglich. Alles, was ich will, ist Ruhe. Und Ihr Mann? Mein Mann will auch nicht, dass wir belästigt werden. Caroline, wer belästigt Sie? Ich? Es sind nicht alle so gute Spürhunde wie Sie. Könnte ich denn mit meinem Artikel Ihre Sicherheit gefährden? Könnte ich das? Ja. Die anderen wissen also nicht, dass Sie und Emily befreundet waren? Caroline, alles, was passiert ist, hat sich zu einer Zeit zugetragen, als Sie noch nicht die Frau Ihres Mannes waren. Die anderen denken, Ihr Mann sei nur ein Kunde gewesen, der das Pech gehabt hat, auf eine tote Prostituierte zu stoßen. Und wenn Sie ihn herausfinden, Ihren Mädchennamen? Nein, das werden Sie nicht. Auf Wiedersehen, Monsieur Rapaport. Wie sucht man ohne die geringste Ahnung, wonach? Fang mit Chaffee an. Also, junger Mann, Sie wollen mit mir über die kleine Tevena sprechen? Ja. Emily war eine aufgeweckte Schülerin, nicht wahr? Ja. Doch im letzten Schuljahr, da hat sie doch irgendwas fertig gemacht. Sie waren damals ihre Englischlehrerin und haben der Schuldirektion geraten, angesichts der schwierigen familiären Umstände Rücksicht auf sie zu nehmen, oder? Ja, das war das Wenigste, was ich für dieses Mädchen habe tun können. Ihr Vater lag im Sterben. Woran ist er erkrankt? Krebs. Sie haben damals kostenlose Nachhilfestunden für Emily organisiert? Ja, ich habe mich ein bisschen eingemischt. Es gingen damals Gerüchte um. Was wurde denn erzählt? Emilys Mutter habe einen Geliebten und kaum war der Mann tot, sind die beiden zusammengezogen. Mhm. Und das hat hier für einen handfesten Skandal gesorgt. Sie wurden gemieden. Und Emily hat sie immer mehr abgekapselt. Hatte sie denn keine Freunde? Na, eine Zeit lang hatte sie einen Freund, den Sohn des Schreiners. Aber war sehr schnell Schluss. Hatte jemand Kontakt mit ihr, also nachdem sie nach Paris gegangen war? Vermutlich nur ihre Großmutter. Emily hat ihr Briefe geschrieben. Mit ihrer Mutter verweigerte sie den Kontakt. Sie konnte ihr nicht verzeihen. Hat nicht einmal das Geld angenommen, das diese ihr schicken wollte. Woher hatte die Mutter denn das Geld? Das weiß ich nicht. Aber, Madame Lejeune, sie hat es bevorzugt, auf den Strich zu gehen, statt die Summe zu akzeptieren, die ihre Mutter ihr anbot? Ja. Ihre Wut muss groß gewesen sein. Die Schreinerei heißt Bukowinski, falls Sie mit Emilys Freund reden wollen. Emilys Ex-Freund muss ein Schulheld gewesen sein. Ein markanter Typ, wie aus einem Hollywood-Streifen. Aber er will sich an nichts erinnern. Ihre Klassenkameraden auch nicht. Und die Mutter ist vollkommen dement und kann sich an nichts erinnern. Warum hat Emily das Geld ihrer Mutter nicht angenommen? Guten Abend. Mein Name ist Isabel Bukowinski. Sie waren heute Mittag bei meinem Mann. Ah, was war? Ach. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Mein Mann hat mir von Ihrem Gespräch erzählt. Ach, ihn schien das Thema aber nicht so zu interessieren. Aber Sie wollen mir doch was sagen, oder? Ja. Emily dachte, dass ihr Vater vergiftet wurde. Sie dachte, dass er sich seinen Krebs im Konzern geholt habe. Sie meinen, er sei krebserregenden Substanzen ausgesetzt gewesen? Ja, ganz genau. Frank hat versucht, ihr das auszureden. Er stand viel auf dem Spiel. Er hat sie dann wenigstens überredet, nicht direkt zur Betriebsleitung zu gehen, sondern Kontakt mit einem Abgeordneten aufzunehmen. Und wissen Sie noch, wie dieser Abgeordnete hieß? Nein, aber der hat ihr auch nicht geglaubt. Emily ist dann erst richtig ausgerastet. Sie hat Frank als Feigling beschimpft. Ja, aber wie kam sie überhaupt darauf, dass sich ihr Vater seinen Krebs am Arbeitsplatz geholt hat? Weil der Bruder einer anderen Schülerin des Gymnasiums zur ungefähr gleichen Zeit krank geworden ist. Und der Bruder hat in der gleichen Firma gearbeitet? Wie heißt denn die Firma? Nutrisur. Nutrisur. Der größte Arbeitgeber der Region. Ist die Schwester des jungen Arbeiters vielleicht Caroline? Ja. Ja, ganz genau. Caroline, woher wissen Sie das? Und Caroline, hat sie auch angenommen, dass die Krankheit ihres Bruders beruflich bedingt war? Ich glaube ja, sie steckten immer zusammen. Ah, verstehe. Sagen Sie, Isabel, wann haben sich Frank und Emily eigentlich getrennt? Kurz vor dem Abitur. Franks Vater hat ihm verboten, mit Emily zu verkehren. Sie durfte nicht mehr ins Haus. Alex? Oui? Du, schau mal nach, ob Emily Thévenin eine Beschwerde bezüglich eines Konzerns in Charfeuille eingereicht hat. Der Konzern hieß früher Rocher, heute Nutrisor, Agrarchemie. Produziert Vitamine und Mineralien für Nutztiere. Schreibst du mit? Klar. Ich besorge mir die Sicherheitsberichte bei der Regionaldirektion für Industrie in Rosaire. Der Konzern ist bestimmt so ein Seveso-Betrieb. Ein was? Ach so. Seveso ist eine italienische Kleinstadt, in der sich vor 40 Jahren ein schwerer Chemieunfall ereignet hat. Dioxin. Nutrisor ist ein Betrieb, in dem Chemikalien verarbeitet werden, weshalb er nicht nur meldepflichtig ist, sondern auch von der Umweltbehörde regelmäßig kontrolliert wird. Ah. Brave Bürger wie du und ich haben ein Einsichtsrecht. Nutrisor ist ein Seveso-Betrieb der oberen Stufe, wegen seines großen Risikopotenzials sogar als prioritärer Betrieb eingestuft. Die Anlage muss regelmäßig kontrolliert werden. Die Messungen werden von einem unabhängigen Labor durchgeführt, das vom Konzern gewählt wird. Ui, hallo? Ich bin's, Alex. Hast du Ihren Beschwerdebrief gefunden? Nein, aber ich habe mit einem Freund die Datenbanken einiger Ministerien abgefragt. Was? Sind die denn nicht gesichert? Doch, doch. Aber es gibt immer eine Möglichkeit, in ein System reinzukommen. Wir haben dort den Namen des Konzerns eingegeben. Und was habt ihr entdeckt? Also, ein Mann namens Gilles Louvel. Er war Betriebsarzt bei Nutrisor und hat versucht, ein Verwaltungsverfahren zur Überprüfung eines Arbeitsstoffes einzuleiten. Ja, er hat sich ab 1983 ans Gesundheitsministerium und an zwei weitere Ministerien gewandt. Er hat aber nichts bewirken können. Hast du seine Adresse, seine Telefonnummer? Aber klar doch. Er lebt in Rosaire. Alex, das hast du wirklich gut gemacht. Nicht der Rede wert. Die Chemikalie heißt Chloracetal C5. Ach, Moment. Sie ist verdammt gefährlich. C5. Nur, dass man damit eben Vitamin A in großen Mengen herstellen kann. Wir reden hier von einem Milliardengeschäft. Wir reden von Massentierhaltung. Als ich mit meinem Verdacht, dass Chloracetal C5 krebserregend ist, ja, zum Direktor ging, ja, hat er mich als reaktionären Hinterwäldler bezeichnet. Ja, aber hat man ihn auch in den Ministerien nicht geglaubt? Ja, glauben ist nicht das richtige Wort. Ich habe nach jeder Antragstellung einen Mahnbrief des Konzerns erhalten. Die Ministerien standen also mit der Konzernleitung in Kontakt? Sie wissen ja, dass Rohrer unter Mitterrand verstaatlicht und später wieder reprivatisiert wurde. Ja, ja, ja. Die Chemiebranche boomte. Deshalb hat man wohl auf Weisung von oben beschlossen, meine Bedenken in den Wind zu schießen. Dr. Louvel, warum hat man ihn nicht gekündigt? Ja, sie wollten vermeiden, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Ach so. Was uns damals beschäftigte, war Arbeitslosigkeit. Sicherheit am Arbeitsplatz war kein Thema. Das Personal hatte nicht einmal das elementarste Grundwissen, was die Toxizität ihrer Arbeitsstoffe betrifft. 1988 hat ein Test den Nachweis geliefert, dass Chloracetal C5 erbgutverändernd ist. Daraufhin habe ich die Arbeiter versammelt und wir haben von unserem Geld eine weitere Analyse machen lassen. Ja. Danach wussten wir, dass die Substanz Krebs erzeugt. Ich habe den Konzern aufgefordert, sie gegen eine andere auszutauschen. Und die haben das natürlich abgelehnt. Aber die Verwendung krebserzeugender Stoffe ist verboten. Um einen Stoff verbieten zu können, muss er erst in die Giftklasse 1 gelangen. Aber wie beweist man die krebserzeugende Wirkung beim Menschen? Ja. Wir kamen in Kategorie 3. Das Einzige, was sie machen mussten, war, uns darüber zu informieren, dass Chloracetal C5 krebserzeugend sein könnte. Wann fing das an? 10 Jahre später. Nierenkrebs. Männer wie Bäume fielen einer nach dem anderen um. Und wurden alle im gleichen Krankenhaus behandelt? Ja. Es gibt in Rosaire nur eine gute onkologische Abteilung. Ich nehme an, Sie haben die Krebserkrankung gemeldet? Darauf können Sie Gift nehmen. Das Problem ist, die Instanz, die über die Anerkennung als Berufskrankheit entscheidet, ist auch die Instanz, die die Entschädigungsleistungen erbringen muss. Wie viele Arbeiter haben nach dem heutigen Stand Nierenkrebs? 38. 38. Was wollen Sie eigentlich erreichen? Sie werden den Stoff nicht verbieten. Es ist zu viel Geld im Spiel. Aber wenn wir erreichen, dass die Arbeiter und ihre Familien eine Entschädigung erhalten... Und dass der Konzern verklagt wird, das wollen Sie etwa nicht? Nein. Monsieur Lovell, ich brauche Namen. Und die gesamte Korrespondenz, hören Sie? Wir spielen hart. Wir spielen, um zu gewinnen. Einverstanden? Einverstanden. Alex? Oui? Ich möchte in einen Computer rein, der passwortgesichert ist. Wo sind Sie denn? Im Krankenhaus, im Sekretariat der onkologischen Abteilung. Die haben hier die höchste Nierenkrebsrate in ganz Frankreich. Der Chefarzt will mir die Akten nicht zur Einsicht überlassen, aber seine Sprechstundenhilfe ist heute früher nach Hause gegangen. Okay, suchen Sie in den Schreibtischschubladen. Ja, gut. Hier ist nichts. Die meisten Sekretärinnen haben alle wichtigen Passwörter irgendwo für ihren gestressten Chef notiert. Ach, ich hab's. Ich hab's. So. 4, 3, 8, 9. Oh, hier ist eine Datei. Nierenkrebs. Das ist unfassbar. Alex, die haben alle Patienten zusammengelegt. Nur einer, der glaubt, dass alle nötigen Stellen bestochen worden sind, kann so sorglos mit Informationen umgehen. Okay, packen Sie alles auf einen Stick. Alex, Sie waren alle bei Nutrisur angestellt und sind alle an Nierenkrebs... Oh Gott, zuerst 3, darunter Emilys Vater und 10 Jahre später die 38 anderen. Das ist fahrlässige Tötung. Sag das Pierre, ja? Okay. Die Kleine hatte recht, verstehst du? Die Kleine hatte recht. Ihre Hypothese ist also, dass die Erkrankungen der ersten Arbeiter mit den späteren zusammenhängen. Ja, genau. Aber Chloracetal C5 hat nicht den Krebs der ersten 3 Männer verursacht. Dann erklären Sie mir mal, warum alle 3 von Nutrisur eine Abfindung erhalten haben und sich damit ein schönes Haus in Schaffel gekauft haben. Die haben gezahlt, weil die Krebsdiagnose genau dann kam, als sie Chloracetal C5 einführen wollten. Die haben Schweigegeld geboten. Haben die 38 Arbeiter eine Abfindung erhalten? Nein. Dr. Lovell, wenn wir davon ausgehen, dass Krebs eine Latenzzeit hat, dann müssen die 3 Männer ein paar Jahre zuvor mit den schädigenden Substanzen in Berührung gekommen sein. Wo haben die 30 denn ihren Krebs geholt? In der PVC-Herstellung. Was? Und an welchen Konzern denken Sie da? Polyplast. Wir haben eine Menge Arbeiter übernommen, als die ihre Produktionsstätte nach Rumänien verlagert haben. Wenn ich Ihnen die Liste der Stoffe, mit denen Polyplast PVC hergestellt hat, besorge, würde Ihnen das helfen? Sie werden nichts finden. Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie es aufnehmen. Was wollen Sie mir sagen? Dass der Konzern die Inspektoren nicht bestochen hat. Die haben das gar nicht nötig. Die ändern einfach die Gesetze. Die Kontrolleure haben nur die Gefahrenstoffe zu prüfen, die registriert wurden. Und sie müssen nur die Chemikalien, die sie auch vermarkten, registrieren lassen. Was passiert aber mit einem Stoff, den sie herstellen, aber nicht direkt verkaufen? Ich fange langsam an zu begreifen. Nehmen wir an, Sie brauchen ein paar wirklich schmutzige Stoffe für die PVC-Herstellung. Was machen Sie als Großkonzern? Sie stellen die Chemikalie für den Hausgebrauch her und schlüpfen so durch die Maschen, ja. Was Sie suchen, ist ein karzinogener Zwischenstoff. Und der wurde natürlich nie erfasst. Worauf habe ich mich eingelassen? Politiker, Staatsbeamte, Industriekapitäne, alle unter einer Decke. Was ist Bestechung? Sind Eintrittskarten zur Fußball-WM Bestechung? Oder eine Einladung zum Abendessen, ist das Bestechung? Kann einer von euch Journalisten beweisen, dass Gefälligkeiten amtliche Entscheidungen beeinträchtigen? Wir alle sind schlau genug, uns in einer juristischen Grauzone zu bewegen. Jeder von uns, der Arbeitsplätze sichern muss, tut das. Mark, wir haben versucht, die erkrankten Arbeiter und ihre Familien zu Interviews zu bewegen, aber sie sind nicht gerade gesprächig. Ja. Nutrisur gehört mittlerweile einer chinesischen Gruppe. Ja? Und die Arbeiter fürchten, der Konzern könnte die Produktionsstätte in Frankreich schließen, wenn sie Ärger machen. Das haben sie ja vor ein paar Jahren mit einem anderen Unternehmen erlebt. Das hat die ganze Gegend traumatisiert. Emilys Vater und die beiden anderen Opfer von 83 haben zum Zeitpunkt ihres Todes bei Nutrisur gearbeitet und wurden auch vom Konzern entschädigt, haben sich den Krebs aber gar nicht dort geholt. Aber warum hat Nutrisur gezahlt? Drei Männer arbeiten bei Polyplast in der PVC-Herstellung mit einem Stoff, der Krebs erzeugt, und sterben 10 Jahre später an Nierentumoren. Im Jahr ihres Todes wird bei Nutrisur ein Stoff eingeführt, von dem wir wissen, dass er den gleichen Krebs verursachen wird. Aber woher wussten Sie, welche Stoffe bei Polyplast benutzt wurden? Ja, weil jemand zu ihnen gegangen ist, um sie über die Gefahren eines Zwischenstoffs aufzuklären, der nirgends registriert war. Ein unabhängiges Labor, das für beide Konzerne Analysen durchgeführt hat? Ja, genau. Und das finden wir, Mark. Dann haben wir den Beweis, dass Nutrisor alias Rorer, alias der Staat, diese Arbeiter jahrelang vergiftet hat. Alex soll das Labor suchen. Der Stoff hätte verboten werden müssen, wurde aber nicht. Und warum? Warum? Wir müssen nach einem Lobbyisten suchen, und zwar einem ziemlich effizienten, der alle Entscheidungsträger nicht nur in Paris, sondern auch in Brüssel kennt. Und hast du schon eine Idee? Nein. Klar, Mann. Tessier. Seit Jahrzehnten Politiker, konservativ, verdankt seine gesellschaftliche Stellung seinen politischen Freundschaften. Anscheinend will der mich kennenlernen. Ja, natürlich, Marc. Weil du der Enkel von Arnaud Delorme bist, in dessen Haus Pompidou und andere Spitzenpolitiker einen eigenen Serviettenring hatten. Wenn man als Politiker nicht zum alten Eisen zählen, muss man seinen durchtrainierten, schwitzenden Körper inszenieren, was? Bonjour, Monsieur Tessier. Heute sind die Schultern dran. Und warum wollen Sie mich sehen? Sie waren unter Chirac im Ministerium für Wirtschaft tätig und für den Bereich Wirtschaftspolitik zuständig. Ja. Ich bin an Rorer interessiert. Ich denke, Sie haben das eine oder andere mitbekommen. Und woran denken Sie spezifisch? Schwarze Kassen. Sie sind nur verrückter, als ich dachte. Ich brauche den Namen des Treuhänders, der Rorer die Offshore-Struktur zur Verfügung gestellt hat, um Gelder hinauszuschleusen. Für diese Information bin ich bereit, auch etwas für Sie zu tun. Sie wollen doch den Vorsitz Ihrer Partei übernehmen. Na, reden Sie weiter. Sie haben keine Chance, sich gegen einen ehemaligen Premierminister durchzusetzen, Tessier. Das wissen wir beide. Es sei denn... Ja? Ein brillanter Investigationsjournalist wird etwas über Ihren Gegner herausfinden, das seine Wahl verunmöglicht. Naja, sein Sohn ist Stammkunde in Monaco. Ach was? Erst vor kurzem hat er das Casino mit einem Schuldenberg von 2 Millionen verlassen. Oho. Weiß man, woher das Geld kommt? Nein, er hat eine Luxuswohnung versteuert, aber kein Einkommen. Muss sein Vater etwas dafür tun? Nein. Woher wissen Sie das? Von einer Dame. Ich brauche eine Kontaktperson im Casino. Eine Person, die ich interviewen kann. Und wie soll ich die auftreiben? Indem Sie der Dame einen Extraschein aushändigen. Ja. Immerhin besteht Verdacht auf Betrug und Geldwäscherei. Ich erwarte im Gegenzug zu dieser Schmutzkampagne einen Umschlag. Nicht nur einen Namen, sondern Beweismaterial. Beraterverträge, Bankauszüge, Briefwechsel. Wieso glauben Sie ehrlich, dass ich das habe? Oh, kommen Sie das je. Sie wollten damals sicherlich nicht für die Sünden einer anderen Behörde zahlen. Und Sie haben ein Dossier angelegt, das Sie, falls nötig, verwerten können. Oder täusche ich mich da etwa? So, 2 Verträge. Bankauszüge und ein Foto. Hast du das gesehen, Alex? Hier, im Mai 1999 hat der Rorer-Konzern 30 Millionen Francs, knapp 4,5 Millionen Euro, für Beratung bezahlt. Schmiergelder sind das. Hier, Alpha Aktiengesellschaft. Die Beraterfirma ist in Luxemburg eingetragen. Ich brauche den Namen des Geschäftsführers. Sie haben Ihre Beraterhonorare sofort auf ein Konto der Allied Irish Bank in Dublin überwiesen. Dann am gleichen Tag zu Credit Suisse nach Gibraltar, dann in die Schweiz, dann an eine amerikanische Bank und dann wieder nach Gibraltar. Dieses Papier allein hätte für ein Verfahren gereicht. Ich hab ihn. Er heißt Anton Seidel. Hier. Schau dir mal das Foto an. Erkennst du den Mann mit dem höchsten Ehrenzeichen der Republik am Revers? Natürlich. Das ist doch ein Abgeordneter. Genau. Jean-Pierre Garin. Was fällt dir denn an dem Foto auf? Die beiden Männer stehen am Taxistand vor einem Flughafen. Mhm. Sie kommen wahrscheinlich aus dem Ausland zurück. Mhm. Sie scheinen sorglos zu sein. Ist dir nicht aufgefallen, dass das Foto unscharf ist? Ja, doch. Weil es mit einem Teleobjektiv aufgenommen wurde. Hm. Ja, damit die Personen nicht wissen, dass ihnen jemand folgt. Genau. Jemand hat befürchtet, dass dieser Fall von Korruption eines Tages aufgedeckt werden könnte. Und hat sich als Absicherung hier dieses Foto zugelegt. Wir wissen nicht, ob der andere Mann Seidel ist, aber Pierre wird mich sowieso gleich nach Luxemburg schicken. Ich will, dass du mir unterdessen Gerards Leben aufblätterst, ja? Okay, wonach suche ich? Alles. Ich will alles wissen, Alex. Und du tust das so diskret wie möglich, ja? Von dem Foto weiß niemand. Aber warum? Ja, weil wir einen Sexualverbrecher und Mörder jagen. Salut, mon Chef. Ja, Marc, grüß dich. Ja, schon zurück aus Luxemburg? Und? Was hat dir dieser dubiose Geschäftsführer Seidel gestanden? Ich hab Seidel nicht zur Rede gestellt. Ja, was? Was glaubst du, warum ich dich da hingeschickt habe? Damit ich die Geschichte vorantreibe. Und genau das habe ich getan. Ich habe mich als Erpresser ausgegeben und ihm gedroht. Marc, du hast ihm gedroht? Was glaubst du nicht, wer du bist? Ich habe ihm aufgezählt, was ich weiß, und ihm gesagt, dass ich eine finanzielle Zuwendung von Rorer erwarte. Sollte ich das Angebot als zu knausrig erachten, würde ich sämtliche Unterlagen einem anderen Interessenten anbieten. Und warum tust du das? Um dem Konzern Angst zu machen. Pierre, ich will diesen Fall lösen. Aber das hier ist kein Fall. Diese Arbeiter sind nicht nur ein paar kleine Steinchen in deinem Mosaik. Du willst einen Konzern in die Knie zwingen. Du willst Krieg führen. Hey, ich bereite alles für dich vor, damit du für diese Arbeiter eine Abfindung verhandeln kannst. Pierre, hör mir zu. Alle Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind, sind verpflichtet, die Richtlinien des Foreign Corrupt Practices Act einzuhalten. Und Rorer ist an der Wall Street notiert. Wir klopfen sie weich. Zuerst rufen wir den Mann meiner Cousine an. Der ist in der Geschäftsleitung eines führenden Konzerns. Ein großes Tier. Und lassen ihn Rorer etwas ausrichten, okay? Ja, verdammt. Hallo? Ich möchte, dass du dich für mich mit jemandem aus dem Vorstand des Chemiekonzerns Rorer in Verbindung setzt. Die Firma hat ihre Arbeiter jahrzehntelang einer krebserzeugenden Chemikalie ausgesetzt. So, so. Das möchtest du also. Richte Rorer doch bitte von mir aus, dass ein paar wichtige Dokumente in meinem Besitz sind und dass ich sie meinem Chefredakteur gezeigt habe. Für wen hältst du dich eigentlich? Was für Dokumente? Die wurden Ihnen gestern zum Kauf angeboten. Robert, sag einfach, ich hatte den Preis verdoppelt. Ich weiß, wo Rorer seine Schattenkonten hat. Ich habe die Bankauszüge vorliegen, die ganze finanzielle Montage der Schmiergeldzahlung belegen. Morgen erscheint mein erster Artikel. Marc, was fällt dir ein? Ach ja, Robert, und bitte erinnere Sie auch daran, dass Rorer an der New Yorker Börse notiert ist. Ja? Die US-Börsenaufsicht kennt bei Korruption kein Pardon. Du kleines Miststück! Ich mache denen den Garaus, Robert. So wie die Arbeiter haben verrecken lassen. Bring mich nicht in Versuchung, sonst schicke ich meinen Artikel sofort an einen Kollegen der New York Times. Du armer Irrer, du bist noch verrückter, als ich dachte. Ja, genau. Sag ihm das. Sag ihm genau das. Sag ihm alles, was du von mir denkst. Na gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Entschuldigung. Ich habe das Labor gefunden. Was? Hä? Ja, die Analysen wurden in Brüssel durchgeführt. Ich habe die Chemikerin ausfindig gemacht, die Rorea damals darüber informierte, dass Chloracetal C5 in seiner chemischen Struktur einem Stoff in der PVC-Herstellung gleicht. Wir besitzen also den Beweis dafür, dass Nutrisur gewusst hat, dass... Dass Chloracetal C5 aufgrund seiner Strukturformel krebserzeugend sein muss. Mhm. Eine Studie hat ergeben, dass Krebserkrankungen bei Arbeitern des Konzerns Polyplast statistisch signifikant erhöht sind. Ach. Die Chemikerin in Brüssel hat übrigens sämtliche Korrespondenzen mit dem Konzern aufgehoben. Und sie ist bereit, mit uns zu sprechen. Du hast hart mit Rorea verhandelt. Pierre, das war meisterhaft. Danke. Aber am meisten freut mich ehrlich gesagt, dass die Arbeiter heute ihre Abfindung bekommen haben und ich den Juristen klar machen konnte, dass Rorea trotzdem in die Kritik gerät. Unser Star-Journalist würde aber in einem Absatz erwähnen, dass der Konzern jetzt eine Entschädigung bezahlt. Ich? Ja. Das Gegengift? Hm. Nein, ich habe die Geschichte erst ins Rollen gebracht. Genau, und deswegen sind sie auch total scharf darauf, dass du das Ganze jetzt beendest. Und dann konfrontieren wir Rorea mit dem belastenden Briefwechsel mit dem Labor. Die erkrankten Arbeiter haben heute einen Vertrag unterzeichnet, dass sie im Gegenzug zur Entschädigung auf eine Klage verzichten. Aber Dr. Louvel ist in diesem Vertrag nicht erwähnt. Er kann jetzt endlich den Konzern dazu zwingen, seine Schuld einzugestehen. Ich vermittle ihm einen Anwalt, der Klage wegen Körperverletzung einreichen wird. Und wir können über den Prozess berichten. Pierre, ich muss dir was zeigen. Warum kriege ich das Foto erst jetzt zu sehen? Ja, weil du sonst nicht mit Rorea verhandelt hättest. Hättest du gewusst, dass Jean-Pierre Guérin von Rorea Schmiergelder erhalten hat, dann hättest du doch die Redaktion darauf angesetzt, einen korrupten Politiker zu Fall zu bringen. Und wer hat dir diese Befugnis gegeben? Ja, keiner. Ich möchte nächste Woche deine Kündigung auf dem Tisch haben. Ach, hör auf. Du bringst diese Geschichte noch zu Ende und dann verschwindest du. Guérin ist der Mörder. Er ist derjenige, der Émilie Thévenin umgebracht hat. Wir werden ihn auch anders zu Fall bringen. So werden wir das. Er ist der Typ dazu. Spitzenpolitiker, mächtig, gewalttätig. Er wollte ihr Schmerz zufügen. Sie hat sich gewehrt und bis zu ihrem Tod gekämpft. Vielleicht war sie nicht die Einzige, die er vergewaltigt hat. Hallo? Regine, ich brauche Ihre Hilfe. Ach, Sie sind es, Mark. Schön, Sie zu hören. Worum geht es? Hören Sie, ich bin jemandem auf der Spur, der in seiner Freizeit Prostituierte vergewaltigt und brutal misshandelt. Seit Jahren schon. Einem, der weiß, dass er mit den Mädchen alles machen kann, was er will. Ich brauche eine Liste seiner Opfer. Gut. Bleiben Sie erreichbar. Und Alex, was sagt uns die Akte Guérin? 1979, Aufnahme in die École Nationale d'Administration. Zivildienst in Yaoundé, Kamerun. Was haben wir hier? Praktika bei einem französischen Konzern. So, wieder in Yaoundé. Dann war im Finanzministerium. Mhm. Dann Bürgermeister, Stadtrat, Minister für Überseegebiete. Aber keine Verbindung nach Chaffeuil? Doch. 1983 hat er sich mit einem Mädchen aus Chaffeuil verlobt. Der Tochter des Abgeordneten Revel. Oh. Die Ehe hat nur 6 Monate gehalten. Émilie könnte ihm also damals schon begegnet sein. Hat sie geglaubt, dass Guérin ihr helfen würde? Mon garçon, der Mann, den Sie suchen, misshandelt junge Frauen derart, dass sie stationär aufgenommen werden. Mein Vertrauensarzt in der Notaufnahme des Hotel Dieu hat Prostituierten in schlimmen Zuständen behandeln müssen. Aber Regine, woher wissen Sie, dass es sich um einen und denselben Täter handelt? Er hat seine sadistischen Fantasien ausgelebt, nach dem immer gleichen Muster. Der Arzt hat mir die Daten der Vergewaltigung aufgeschrieben. Ah. Bitte. Nach der kleinen Thévenin hat er noch 8 Frauen vergewaltigt. Und irgendwann hat er einfach damit aufgehört. Ach, Émilie Thévenin. Ist der Mann bekannt? Ja, sehr bekannt. Ein korrupter Politiker. Seien Sie vorsichtig, Marc. Eine der Frauen hat der Arzt später wieder gesehen. Eine junge Chinesin. Fast nur ein Kind. Der Ring hat gleich nach der Vergewaltigung wieder Kunden auf sie losgelassen. Sie war schwanger. Ein Pfuscher hatte den Fötus nicht ganz entfernt, aber die Gebärmutter beschädigt. Sie haben sie vor dem Krankenhaus abgesetzt. Wie ein Findelkind. Naja, das habe ich alles schon mal gehört. Alex, hast du meine Nachricht gesehen? Oui, ich habe alles gecheckt. Grand hat sich zu allen Zeitpunkten der Vergewaltigung in Paris aufgehalten. Und warum hat er sein Hobby aufgegeben? Er ist ins politische Rampenlicht gerückt und später Minister geworden. Er hat wohl damit aufgehört, als er zu viel zu verlieren hatte. Oh. Danke, Alex. Hey, Journalist. Und? Haben Sie Ihre prostituierte Mörder gefunden? Ich glaube, ja. Er hat Emily Thévenin ermordet und sich danach noch an Mädchen ohne Papiere vergangen. Ja, und Sie waren auch eine von diesen jungen Frauen. War ich das? Mhm. Er hat sie am 14. Februar 1997 vergewaltigt. Ich werde keine Anzeige gegen ihn erstatten. Nein, nein, das verlange ich auch gar nicht von Ihnen. Sagen Sie mir nur, dass dieser Mann hier Sie vergewaltigt hat. Mehr will ich nicht von Ihnen. Sagen Sie mir, es war der Minister Jean-Pierre Garin. Bitte. War er es? Ja. Ich habe nichts in der Hand. Nichts. Keiner wird aufgrund dieser Aussage ein Ermittlungsverfahren gegen einen Spitzenpolitiker eröffnen. Auf dem Rechtsweg kann ich gerade nichts anhaben. Aber das weiß er nicht. Ich habe Ihren Großvater gekannt und sehr geschätzt. Schon seit meinen Jugendjahren. Ein ganz hervorragender Mann. Also, was wollen Sie mich fragen? Ah, Monsieur Garin, ich werde kein Porträt von Ihnen schreiben. Das war nur ein Vorwand, um an Sie heranzukommen. Acht. Mit Emily Thévenin sind es sogar 9. Wovon reden Sie? Eines Ihrer Opfer war minderjährig. Und bei Sexualdelikten gegen Minderjährige läuft die Verjährungsfrist erst mit Vollendung des 28. Lebensjahres an. Sie lügen. Oh nein, das tue ich nicht. Ihre Karriere ist hin. Wenn Sie all die Informationen hätten, in deren Besitz Sie vorgeben zu sein, würden Sie jetzt doch nicht hier mit mir liebsäuseln. Ich warne Sie, Monsieur Rapaport. Sollten diese Bezichtigungen an die Öffentlichkeit gelangen, klage ich Sie in Grund und Boden. Was? Sie drohen mir? Aufgepasst, junger Mann. Sie schneiden sich ins eigene Fleisch. Ich weiß, wer Sie sind, Gerard. Und ich kriege Sie. Sie sind ein Dummkopf. Marc. Marc. Ja? Marc, du bist im Krankenhaus. Oh. Die haben sich ganz schön zugerichtet. Oh. Ich möchte Anzeige gegen Gerard erstatten. Die zwei Typen, die mich vermöbelt haben, wurden von ihm geschickt. Es wird nicht mehr nötig sein. Garons Leiche wurde von seiner Frau im Swimmingpool seines Landhauses gefunden. Was? Wer hat ihn denn aus dem Weg geräumt? Also laut Polizei war es ein Unfall. Es war kein Unfall. Au, au. Da, wo sich Monsieur le Ministre jetzt befindet, kann er keinen Schaden mehr anrichten. Ich muss Caroline Neuart einen Besuch abstatten. Erst wenn deine Brüche verheilt sind und du dich wieder ohne Schmerzmittel bewegen kannst. Emily hat sich in diesen Kampf gestürzt und dem Abgeordneten Revel geschrieben. Wir waren alle sehr überrascht, dass sie einen Termin bekommen hat. Anstelle des Abgeordneten hat sie aber seinen Schwiegersohn Gerin empfangen. Er hat sich über sie lustig gemacht. Ob sie wirklich glaube, es mit einem Staatskonzern aufnehmen zu können. Sie war wutentbrannt und hat kurz darauf Schaffel verlassen. Später wurde sie mit ein paar Mädchen zu einer Sexparty nach Südfrankreich geschickt. Und da hat er angetrunken im Wohnzimmer gelegen. Sie hatte vor, sich von ihm verprügeln zu lassen, um ihn anschließend zu erpressen. Aber Caroline, Wie hat sie sich das vorgestellt? Mein Mann sollte ihn dabei erwischen. Zu diesem Zweck hat sie auch die Wohnung gemietet. Als Garand wieder in Paris war, machte sie sich in einem Swingerclub an ihn ran und er hat sie tatsächlich für einen ganzen Abend gebucht. Und was genau hat sie damit bezweckt? Vielleicht hat sie wirklich geglaubt, Garand würde den Konzern dazu bewegen, seine Schuld anzuerkennen. Sie sagte auch, sie wolle ihn bloßstellen, bestrafen, sich an ihm rächen. Wir wollten ihr helfen, weil ihre Wut das Einzige war, was sie besaß. Was ist dann passiert? Der Regionalzug hatte Verspätung. 17 Minuten. Mein Mann kam 17 Minuten zu spät. Es gab seitdem keinen Tag in unserem Leben, an dem wir nicht in Angst vor Garand und mit der Schuld gelebt haben, auf Emilie gehört zu haben. Warum hat Jean-Pierre Garand sie erdrosselt? Was hat sie ihm entgegengebrüllt? Dass sie vorhatte, ihn anzuzeigen? Dass gleich jemand auftauchen würde? Welch sinnlose Spirale der Zerstörung. Ein Whisky? Ja. Danke. Ich habe den Nachfolger Ihres Großvaters im Konzern, den Treuen à la Toulouse, gebeten, ein Auge auf Sie zu haben. Ach, Sie waren mein Schutzengel. Ja, und dann standen Nachrufe auf Jean-Pierre Garand in allen Zeitungen. Ich habe Garand gedroht, meine Recherche über ihn zu veröffentlichen. Es hat ihm wohl Angst eingejagt und er hat die entsprechenden Leute angerufen. Zu welchem Zweck? Ich weiß es nicht. Marc, warum sollte ein Konzern einen Spitzenpolitiker opfern, der über viele Jahre treue Dienste erwiesen hat? Warum sollte ein Konzern so etwas Hirnverbranntes tun? Ja, schlau ist es nicht. Warum lässt die Konzernleitung nicht einfach den Journalisten verschwinden, der ihn früher oder später sowieso auf die Schliche kommen würde? Regine, Garand sagte, er habe Großvater sehr geschätzt. Das hatte er. Ja, aber wo haben sich die beiden eigentlich kennengelernt? Oh, ich habe die Antwort schon längst gekannt. In Yaoundé. Sie sind klug, gerissen und mutig. Aber blind, wenn es um ihr eigenes Leben geht, mon garçon. Es gibt Fragen, die einen dahin führen, wo man nicht hingelangen will. Großvater. Eigentlich habe ich mir immer gewünscht, du würdest den Laden übernehmen. Ich habe ein Imperium aufgebaut und keinen Nachfolger. Meine Töchter haben Idioten geheiratet. Du bist von meinen Enkeln der Fähigste und hättest viel erreichen können. Aber du willst von deinem Sockel nicht runterkommen. Von oben kann man aber nicht lenken. Man kann nur schauen und richten. Darum habe ich Alain Toulouse zu meinem Nachfolger ernannt. Er wird nichts tun, was mir und meiner Familie schadet. Nie. Ihr habt Garand geopfert statt mich, weil ich euch wichtiger war. Garand hat gefordert, dass man mich beseitigt. Und das wollten wir nicht tun. Ganz einfach. Nein. Mit dieser Wahrheit will ich nichts zu tun haben. Jahrelang schreibe ich auf der Seite der Schutz- und Schuldlosen. Und jetzt das? Aus welchem Stoff ist mein Leben gemacht? Die Schuld der anderen. Hörspiel nach dem Roman von Gila Lustiger. Es sprachen Nico Holonitsch, Patrick Güldenberg, Joachim Bliese, Michael Rotschopf, Marguerite Gatteau, Christopher Heißler, Kim Pfeiffer, Judith Engel, Katharina Matz, Gesine Zugrowski, Hans Diehl, Wilfried Hochholdinger, Thomas Wodjanka, Stefan Witschi. Komposition Christoph Baumann. Ton und Technik Martin Eichberg und Christoph Richter. Regieassistenz Judith Geffert. Bearbeitung und Regie Barbara Liebster. Produktion Deutschland Radio Kultur 2016.